Was bedeutet das Wort Kirche? Kirche bedeutet gemeinsame Berufung oder Vereinigung vieler Menschen. Ekklesia vom Griechischen, mit dem das deutsche Wort Kirche nicht mehr viel zu tun hat, aber das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Gemeinsame Berufung und Vereinigung vieler Menschen.